Die Akademie der Künste ist nicht aufgelöst worden und hat sich auch nicht selbst aufgelöst, verkündete ihr Präsident Heiner Müller am letzten Mittwoch zu später Abendstunde nach der mit großer Spannung erwarteten Plenartagung. Ein klares Bekenntnis der Akademiemitglieder zur Zukunft der Ostberliner Einrichtung hatte es allerdings nach mehrstündiger Beratung auch nicht gegeben. Wohl aber kam ein überraschender Vorschlag auf den Tisch, vorgetragen von eben Heiner Müller. Volkert Bode berichtet. Die Stimmung schien eher bedrückt als zuversichtlich, als nach mehrstündiger, offenbar heftiger Debatte die über 40 Akademiemitglieder den Versammlungsraum verließen. Ich traf keinen, der den Vorgang kommentieren wollte. Alle verwiesen offenbar, wie zuvor verabredet, auf die Stimme ihres Präsidenten Heiner Müller. Dennoch, Einmütigkeit schien es trotzdem nicht gegeben zu haben, sicher aber Mehrheiten in dem Bemühen, das Feld nicht kampflos zu räumen. Heiner Müller in der Pressekonferenz. Es besteht ein staatliches Interesse an der Auflösung der Akademie, formuliert im Entwurf des Staatsvertrags. Ich denke, wir sollten dieses Angebot auf ein lautloses Verschwinden nicht annehmen. Zur Frage der Selbstauflösung, wenn wir schon unter Kommunismusverdacht stehen, der Selbstmord ist keine kommunistische Alternative. Auch der Senat von Berlin, unser potenzieller Prozessgegner, kann an zu vielen weißen Flecken in unserer kulturellen Landschaft nicht interessiert sein. Ich sehe jetzt schon die scharfen Blicke der FAZ auf mich gerichtet wieder. Sie verwandeln sich schnell in Abgründe, aus denen Untotes wächst. Ich liebe diese scharfen Blicke. Der Tod ist ein Master aus Deutschland, steht an der Wand eines ehemaligen Ausländerwohnheims gegenüber dem Haus, in dem ich wohne. Die Akademie hat ihren Platz in der zunehmend von Medien verblödeten Öffentlichkeit der ehemaligen DDR, einen Platz, den die Westberliner Akademie nicht besetzen kann. Und eine Funktion auch für die neuen Bundesländer, soweit sie unsere Dienste in Anspruch nehmen wollen. In dem langwierigen Prozess der Angleichung von Mentalitäten, die durch verschiedene Systeme geprägt sind. Zu solcher Haltung gab es wohl kaum Widerspruch. Doch für Bewegung unter den Mitgliedern sorgte dann Heiner Müllers offenbar überraschender Vorschlag zur radikalen Verjüngung der Akademie der Künste. Alle Mitglieder der Akademie stellen ihre Mitgliedschaft zur Disposition und wählen ein Gremium von je 5 Mitgliedern jeder Sektion, das eine neue Akademie konstituiert, auch und vor allem durch Zuwahl von jungen Mitgliedern. Eine Akademie schon mit einem Altersdurchschnitt unter 50 wäre eine Sensation. Um diesem Vorschlag Nachdruck zu verleihen, erklärte Heiner Müller, dass er bei mehrheitlicher Ablehnung in der nächsten Runde am 10. Oktober seinen Rücktritt als Präsident einreichen werde. Bleibt die Frage, ob eine Manifestation der Mitglieder dieser Akademie gegen die eingeleitete Politik des Senats am Ende Wirkung zeigt. Auf Rechtspositionen werden beide Seiten nicht beharren können. Übrigens kamen bemerkenswerte Zeichen schon vor dieser Tagung aus Brandenburg, wo man dem angekündigten Staatsvertrag keinesfalls im Hauruck-Verfahren beizutreten gewillt ist. Zunächst wurde Klärungsbedarf angemeldet. Kommentar Heiner Müller zum Resultat der Plenartagung. Die juristischen Chancen kann ich nicht beurteilen. Da gibt es verschiedene Ansichten dazu. Wichtig ist, dass der Wille der Mehrheit der Mitglieder gegen die Auflösung ist, gegen die Selbstauflösung. Und ich würde es auch für falsch halten, das zu machen. Und es geht eher darum, neu anzufangen. Unter den neuen Bedingungen und dafür eine Form zu finden und eine Verfahrensweise. Und das war der Gegenstand heute und das wird fortgesetzt am 10. Oktober. Freilich hat das von Heiner Müller vorgeschlagene Verfahren zur Erneuerung und Verjüngung der Akademie schon jetzt auch Widerspruch hervorgerufen. Der Vorwurf, bisherige mehrheitlich gewählte Mitglieder unzulässig auszugrenzen, kam auf. Stefan Hermlin zum Beispiel, 76-jährig, sieht sich im Gegensatz zu Heiner Müller. Weil er jünger ist als ich. Weil er im Jahr 1933 nur 4 Jahre alt war und ich älter und ich dieses Jahr noch außerordentlich gut in Erinnerung habe und das, was folgte, bin ich gegen irgendwelche Maßnahmen, die in der Zukunft uns in eine Nachbarschaft rücken könnten zu den Leuten, die 1933 die Preußische Akademie der Künste zerstört haben. Ich bin also etwas um unseren guten Ruf besorgt. Auch Heiner Müller lehnt politische Selektion eindeutig ab. Doch ein Verfahren, das ohne Schmerz und Pein eine Verjüngung der Mitgliedschaft herbeiführt, käme wohl der Quadratur des Kreises gleich. Mich interessieren die Erfahrungen von Erik Neutsch mit der DDR mindestens so sehr wie die von Günter de Bruyn oder die Erfahrungen von Hermann Kant als Opfer und Täter oder wie immer man das nennen will. Und das heißt überhaupt nicht, dass es eine politische Selektion sein muss. Es geht um eine Verjüngung dieses Mitgliederstands und wir müssen eine Form finden, das durchzusetzen ohne Beleidigung, ohne Kränkung der älteren Mitglieder. Sollte also der Vorschlag Heiner Müllers am 10. Oktober eine Mehrheit finden, und bisher deutet alles darauf hin, wird die Akademie der Künste Ost auch mit aller gerichtlichen Konsequenz für ihr Weiterleben kämpfen. Zwar ist der Erhalt der Archive, Sammlungen, ist Forschungsarbeit schon jetzt gesichert, doch das Konzept für eine inhaltliche Bestimmung der Akademie der Künste Berlin-Ost bis zu einer Fusion muss erst noch ausgearbeitet werden. Dieser Vorschlag jetzt würde bedeuten, dass die Akademie Ost eine Weile selbstständig weiterarbeitet in einer neuen Zusammensetzung, unter neuen Bedingungen und natürlich hinarbeitet auf eine Fusion mit der Westberliner Akademie, vielleicht 94. Und dann ist das Problem der Archive überhaupt kein Problem mehr. Soweit ein Bericht über die Plenartagung der Akademie der Künste Ost dieser Woche in Berlin.